Style ist einfach geil, wir teilen sie mit dem Fleischerbeil. Es könnte auch Heirat sein, könnte es. Bei uns sagt keiner nein, nein. Wir feiern in der Fleischerei. Go. Glücklich sein Leben lang, ja. Ecken, Kanten, Leber dran, Leber dran, Leber dran. Ziemlich intensiv, wie wenn dich wer anfurzt. Backwürfel, Kantwurst, Kantwurst, Kantwurst, Kantwurst. Jeder weiß, was? Wir sind auf jeden Sieger. Jeden weiß, Sieger. Was Debreziner, weiß, was Debreziner. Willst du Leberkäse haben? Musst du nach Leberkäse fragen. Willst du Leberkäse haben? Musst du nach Leberkäse fragen. Willst du Leberkäse haben? Musst du nach Leberkäse fragen. Willst du Leberkäse haben? Musst du noch Leberkäse fragen? Musst du noch Leberkäse haben? Musst du noch Leberkäse fragen? Willst du Leberkäse haben? Musst du noch Leberkäse fragen? Leberkäse! Eine Sache ist nicht klar, geh ich Biller oder Spar. Ich hoffe, das ist jetzt wahr, was ich an der Theke sah. Die Frau da an der Fleischbar sagt, boah, es ist ganz einfach. Und willst du Leberkäse haben? Musst du nach Leberkäse fragen? Sie sagt, nimm dir ein Getränk, ich bin der glücklichste Mensch. Kaufe zwei Kissen und krieg die dritte geschenkt. In den Augen hab ich Härte, denn sie gibt mir ein Scherzel. Ich sag, besser geht's nicht. Hoff, dass ich vom Leberkäse kein AIDS krieg. Und willst du Leberkäse haben? Musst du nach Leberkäse fragen. Und willst du Leberkäse haben? Musst du nach Leberkäse fragen. Und willst du Leberkäse haben? Musst du nach Leberkäse fragen. Und willst du Leberkäse haben? Musst du nach Leberkäse fragen. Und willst du Leberkäse haben? Musst du nach Leberkäse fragen. Und willst du Leberkäse haben? Musst du nach Leberkäse fragen. Leberkäse. Leberkäse mit Bekannt oder irgend so'n Shit. Ihr geht zum Merkur, Bella oder Spar. Sag gerne, dass ihr Käse, Leberkäse mit Bazar. Ich friss sie, friss sie, friss sie. Wir dick wie der Flissi, Flissi, Flissi. Ey, Hans, so gern von Geschmack. Hunger wie ein Bär. Es ist krank, ich will jetzt besser mehr haben mit dem Leberkäs. Bekannt normal, OMV, das ist erste Klasse. Oh, es ist mein Tyson, der nix zum Freezy. Diese 5 Liter haben wir auf Nummer ganz easy. Schau und sag, wir sind niemals bumm zu. Und für uns kriegst du niemals a Ruhe. Wir singen die Jock, einfach so Mörder. Und wir sind einfach so Burner. Wir sind so tight, so geil ohne Scheiß. Schau und sag, wir sind so geil ohne Scheiß. Bacardi, Wodka und all das Pharma Intus. Yeah, yeah, yeah, Schuss! Woo! Woo! Okay, vielen Dank, das ist das letzte Lied von Käsleber-Käs-Tape. Käsleber-Tape. Der Beat geht nur so lang weiter, es ist mir eigentlich voll wurscht. Ich mag eigentlich nur mehr Werbung machen. Vielen Dank an Matt Tyson, dass er uns diese Idee gegeben hat für dieses Käsleber-Käs-Tape. Und vielen Dank an Danix, dass er hergefahren ist. Gut, Matt Tyson ist auch selber hergefahren. Aber einen großen Dank mag ich an Freezy sagen, dass der einfach da ist und so geil ist. www.freezytrap.com mit Tyson Hotka Homepage, der nix anders, aber sie haben YouTube und Facebook. Was ist mit Flair? Flitty ist auch hier, so Intro, wenn ihr. Wollt ihr noch was sagen, ihr zwei? Weil das bauen wir noch ein. Insma. Freezinsma, Klartext, also kauft's mir Album, Klartext. Ich hab heute mein Best Off. Also wir bringen das Käsleber-Käs-Tape morgen online. Also wir haben heute ist der, warte mal kurz, ich muss jetzt schon im Bildschirm schauen. Heute ist der 22.09. und wir haben heute 5 Lieder recorded zu dem Tape. Und wir sind seit 10 Stunden am Mic, das muss man auch hinzufügen. Und davor haben wir 7 Lieder recorded, also insgesamt 12 Lieder, aber das ist ja einmal wurscht. Aber für dieses Tape hier, Käsleber-Käs-Tape, haben wir 5 Lieder recorded. in ich habe 2 Kilis auslassen müssen, um hier zu sein. In 2 Stunden, also 3 Stunden, und es ist jetzt 4.04 Uhr und wir drehen jetzt das Video zu Käse Leber Käse Original Track. Also jo, den. Ich sag noch was, das heißt Song. Straight aus Vienna, 12:20, Weißling, jetzt los, los, los, los. Danke fürs Zuhören, liebe Leute. Ich hab für den schönen Abend, fertig drauf, dass der Freezer da, yo, denn, ach, die Gruppe, wie man weiß, dass er Marinko Perker heißt. Aha, wer ist es? Mr. Perker, Dauerwerbesendung, okay. Ach, wie gut, dass keiner blickt, dass der nichts auch mit Kindern blickt. Wie gesagt, also das Intro, also das Outro, sorry, das kommt einfach rein, was wurscht ist. Wir haben dieses Tape hier 3 Stunden recorded, was wurscht ist, also und geschrieben, also ungeschrieben. Ach, wie gut, der ist verbraucht sein Kind, weil er keinen Ausweis nimmt. Ungeschrieben, nicht uns geschrieben. Also es ist alles Freestyle, aber im Endeffekt die 5 Lieder, die wir gemacht haben, sind scheiße, aber es echt sucks, oder? Mann, hallo, schau, welcher stinknormale Freestyle. Ach, wie gut fürs Grundgesetz, dass es manchmal untenrum wächst. Welcher stinknormale Österreicher steht nicht auf Leberkäse? Komm, wer gibt mir da recht? Wer packt die Scheide immer, denn ich fick doch reinig. Also, wie gesagt, also ich habe hier Ö3-Potenzial. Gut, Grüße gehen raus an... Ach, wie gut, dass ich derbe rappe. Es gibt gratis eine Serviette. Grüße gehen raus an... Ja, deine Mutti und Rob und Google-Blitz und Ghoster und Lia und Kerstin Weiß. Vielen Dank. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich im Vagina scheiß. Das war ein positiver Abschluss. Wir wünschen einen schönen Tag. Danke.